Kapitel 2, Übung A4. Lesen und hören Sie den Text. Was sind unsere Lieblingshobbys? Die Freizeitindustrie ist ein wichtiger Wirtschaftszweig. In Deutschland arbeiten ungefähr 5 Millionen Menschen im Freizeitgeschäft. Es gibt immer wieder neue Untersuchungen über das Freizeitverhalten in Deutschland, denn die großen Betriebe wollen die wichtigsten Trends nicht verpassen. Hier sind die Ergebnisse der letzten Umfrage. Das Lieblingshobby der Bundesbürger ist das Fernsehen. 96% der Deutschen sehen täglich fern. Musik hören, lesen und surfen im Internet folgen dicht dahinter. Einkaufen und essen gehen stehen ebenfalls ganz weit oben. 70% der Deutschen fotografieren gern. 52% unternehmen etwas mit Freunden. 50% arbeiten gern im Garten und 46% nennen Reisen als Hobby. Ein neuer Trend heißt, sich verwöhnen, auch Wellness genannt. Immerhin 34% der Bundesbürger geben dafür ihr Geld aus. 29% der Deutschen malen und zeichnen. 14% spielen ein Instrument. Eine sehr wichtige Rolle spielt auch der Sport. 6,3 Millionen Menschen in Deutschland sind Mitglied in einem Fußballverein.